ARD. Podil, die Unterstadt, liegt am Dnieper, zu Füßen der alten Jaroslawstadt, wo im 10. Jahrhundert die erste Steinkirche der Kiewer Rus entstand. Podil ist jung und hip. Unterwegs fliegen mir Fetzen auf Englisch zu. Der marode Charme, die Wohnzimmerkneipen, das Laissez-faire, es erinnert mich an Berlin in den 90er Jahren. Hier beginnt mein Spaziergang auf den Spuren des jungen Arztes Alexei Turbin, Hauptfigur und alter Ego des Romans Die Weiße Garde von Michail Bulgakov. Über Kopfsteinpflaster geht es den steilen Andreassteig hinauf in Richtung Oberstadt. Es ist die wohl romantischste Straße Kiews. Über ihr schwebt die minzfarbene Kuppel der Andreaskirche, ein magischer Anblick. Es war also ein weißzottiger Dezember. Das 18. Jahr würde bald zu Ende sein. Oberhalb des zweigeschossigen Hauses Nummer 13, das eine ganz seltsame Bauart hatte. Die Turbinsche Wohnung lag zur Straße im ersten Stock und zu dem kleinen, zum Haus her abfallenden gemütlichen Hof im Erdgeschoss. In dem Garten, der an einem steilen Berg klebte, hingen die Zweige von Schnee gebeugt. Kiew lesen mit Bulgakov. Feature von Lars Meyer. Kapitel 1. Das Haus Nummer 13. Ich trete ein durch die Tür unter dem schmiedeeisernen Balkon. Das heute frisch in gelb gestrichene Haus der Romanhelden ist dasselbe, in dem auch die Bulgakovs von 1906 bis 1919 lebten. Seit 1991 beheimatet es das erste Bulgakov-Museum. Es gibt ein weiteres in Moskau. Eine Mitarbeiterin führt mich durch die erste Etage des Eckhauses, das zu einer Seite spitz zuläuft. Bulgakov nannte es »Mein Schiff«. Olga Savitskaya kann fast jedes Zitat des Meisters aus dem Ärmel schütteln. Eine Nacht wie Weihnachten. Schneegestöber vor dem Fenster. Die Adresse? Andrewskisteig 13. Und hier wohnen die Turbins. Ich erkenne all die Gegenstände, die im Roman beschrieben sind, nachgestellt in leuchtendem Weiß. Von der Tischdecke, die Schwester Jelena Turbin täglich stärkt, bis zum bekritzelten Kachelofen, den Bruder Nikolka Turbin als Revolutionstagebuch benutzt. Durch das Fenster schimmert winterlich blaues Licht. Dann, wie durch einen Zaubertrick. Wir machen das Licht an und sind in der Wohnung am Andrewskisteig 13. Hier wohnen die Bulgakovs. Neben den weißen erscheinen die echten Möbelstücke der Bulgakovs und hinter dem Fenster zeigt sich ein sonniger Tag. Zwei Welten existieren hier in jedem Raum, eine imaginäre und eine historische. Die Dimensionen im Haus verschieben sich. Mal tritt man durch den Schrank ins Nebenzimmer, mal funkeln am Himmel die Sterne wie zum Ende der Weißen Garde. Ein Bühnenzauber, wie er dem Operettenfreund Bulgakov wohl gefallen würde. Auf dem Klavier liegt aufgeschlagen die Partitur zu seiner Lieblingsoper Faust. Olga schwärmt von seinem Familiensinn, seiner Lust am Lachen und am Komödienspiel. Es heißt, Passanten hörten das Haus, bevor sie es sahen. Mittags aber begann von Petscherski her ein lustiges Maschinengewehr seine Musik. Die Hügel von Petscherski warfen das Geratter zurück und es flog ins Zentrum der Stadt. Moment mal, das ist doch schon ganz nah. Was ist los? Ich hatte die Weiße Garde in einem Berliner Antiquariat entdeckt, in einer gebundenen DDR-Ausgabe, die, wie es sich gehört, nach Staub riecht. Der Einband rot, auf der Titelseite die satirische Zeichnung eines Kavalleristen, der vom Pferd zu fallen droht. Im Klappentext las ich »Kiew zum Jahreswechsel 1918-19«. Das machte mich neugierig. 100 Jahre ist das her. 100 Jahre, in denen buchstäblich kein Stein auf dem anderen blieb. Kaum hatte ich das Buch heimgetragen in die warme Stube, da lief ich schon durch Kiews frostige Straßen und bald glaubte ich, ein Teil der ukrainischen Geschichte zu sein. Jetzt, im Winter des Jahres 1918, lebte die Stadt ein merkwürdiges, unnatürliches Leben, das wahrscheinlich im 20. Jahrhundert nicht mehr seinesgleichen finden würde. Hinter den steinernen Hauswänden waren sämtliche Wohnungen überfüllt. Die alteingesessenen Bewohner rückten nolens volens immer mehr zusammen, den geflüchteten Neuankömmlingen zuliebe, die der Stadt zustrebten. Diese kamen über die pfeilartige Brücke aus dem geheimnisvollen blauen fernen Dunst. Laut Bulgakow wechselte zwischen 1917 und 1920 die Regierung in Kiew 18 Mal. Aus der Sicht der zarentreuen Geschwister Turbin schildert der Roman eine für das Schicksal der Helden entscheidende Etappe. Kiew wird belagert, es herrscht die deutsche Marionettenregierung unter dem Hetman Pawlo Skoropadzki. Doch in einer Nacht- und Nebelaktion ziehen sich die Deutschen zurück und überlassen die Stadt dem noch immer unbekannten Feind. Jelena, Nikolka und Alexei Turbin hoffen auf die Weiße Armee, aber von der fehlt jede Spur. Rund um die Stadt, bald da, bald dort, krachte es und hörte wieder auf. Aber in den Vormittagsstunden, ungeachtet des Krachens, lebte die Stadt noch ein ziemlich normales Leben. Die Gehsteige waren voller Passanten, Türen klappten, die Straßenbahn fuhr surrend. Während der Lektüre gehen mir immer wieder die Bilder des Maidan vom Jahreswechsel 2013-14 durch den Kopf. Es war die erste Revolution, die ich live verfolgte, vom warmen Sessel aus, aber voller Unruhe. Die Bilder vom Livestream haben sich mir eingebrannt und tauchen nun, in Bulgakows Worten, wie aus ferner Vergangenheit wieder auf. Die Massenversammlungen und Prozessionen, die Messgewänder und der Weihrauch. Menschen ergreifen das Wort, Särge schweben durch die Menge, öffentliche Gebäude werden umfunktioniert zu Krankenlagern und Stützpunkten, Feuerqualm im Schnee, Denkmalstürze, Schüsse in der Stadt. Was ist aus dem Maidan geworden? Was aus der Ukraine, diesem Land zwischen Russland und der Europäischen Union? Nach wie vor scheint mir vieles ungewiss, die politische Lage undurchschaubar, die Konflikte kaum lösbar. Es ist wahrscheinlich gerade deswegen, dass man in der Literatur so einen symbolischen Anker sucht, ja, wo man sagen könnte, naja, also der Schriftsteller, der hat das vor 100 Jahren wahrscheinlich erklärt. Ja? Also das sind ja so Aussagen mit außerzeitlicher Geltung. Und diese Texte, die fungieren dann als etwas, was Hegel dauerhaft gültigen Referenzpunkte nannte. Ich treffe den Slawisten Oleksandr Zabirko. Er ist Mitte 30, wirkt jungenhaft und enthusiastisch. In seinem Text, Michail Bulgakows ukrainisches Lehrstück, eine Geschichte mit offenem Ausgang, hat er sich mit den politischen Implikationen und der Rezeptionsgeschichte der Weißen Garde beschäftigt, auch aus persönlichen Gründen. Er selbst kam während des Studiums nach Deutschland, lebt heute im Ruhrgebiet. Doch seine Familie lebt in der Nähe von Lugansk, in den separatistischen Gebieten. Kapitel 2: Bulgakow im hybriden Krieg. Diese Angst und diese Unruhe ist immer da. Also mein Heimatstädtchen Rubizhne, das ist zwar so circa 30, 40 Kilometer von der Frontlinie entfernt ist. Und es wird dort nicht geschossen jetzt aktiv, ja, aber man sieht immer wieder die Leute in Uniform, die Panzerkolonnen, die Artillerie, die da sich immer wieder so bewegt hin und zurück. Also man merkt schon, dass der Krieg ganz nah ist. Zabirko erzählt von der starken Polarisierung in der Bevölkerung in seiner Heimatregion. Es gäbe diverse Gründe, warum jemand gerade für die eine oder andere Seite sei. Doch über politische Themen rede man lieber gar nicht oder nur unter engsten Vertrauten. So wie in Bulgakows Roman auch die Turbins nur im engsten Freundeskreis sagen, was sie denken. Stets bei Wodka und Gitarrenklang. Ich würde euren Hetman als Ersten aufhängen, schrie der ältere Turbin, weil er diese kleine Ukraine gegründet hat. Es lebe die freie Ukraine von Kiew bis Berlin. Wer hat die Aufstellung der russischen Armee verboten? Der Hetman. Wer hat die russische Bevölkerung terrorisiert mit dieser scheußlichen Sprache, die es gar nicht gibt? Der Hetman. Wer hat das ganze Pack mit den Schwänzen auf dem Kopf herangezüchtet? Der Hetman. Wenn er im April statt dieser Komödie mit der Ukrainisierung angefangen hätte, die Offizierkorps aufzustellen, könnten wir jetzt Moskau einnehmen. Der Hundesohn hätte Russland retten können. Seit dem Beginn der sogenannten Ukraine-Krise im Dezember 2013 beobachtet Zabirko viele Versuche, Bulgakows Werk politisch zu instrumentalisieren, als Kulturwaffe in einer hybriden Kriegsführung. So wurden etwa auf dem Internetportal Ruskaja Planeta Klassiker der russischen Literatur aus ihrem Kontext gezerrt und direkt zum russisch-ukrainischen Konflikt befragt. Der auf der Plattform zum Leben erweckte Bulgakow berichtete im Internet von seinen Erfahrungen mit dem Bürgerkrieg in Kiew. Zabirkos Text beschreibt das Ergebnis so: Die politische Eigenständigkeit der Ukraine wird von Bulgakow als Verrat an Russland verstanden. Die ukrainischen Staatsversuche werden schlichtweg verspottet und seine Heimatstadt Kiew definiert der Schriftsteller als eine russische Stadt, die nur vorübergehend vom ukrainischen Mob besetzt wurde. Verbunden mit der mystisch-enigmatischen Aura des Autors von Der Meister und Margarita erheben diese Aussagen das gegenwärtige russische Narrativ zur Ukraine-Krise in den Rang einer Prophetie. Die prorussische Propaganda hat laut Zabirko leichtes Spiel mit Bulgakow. Doch auch in Deutschland stützt man sich gerne auf die Autorität des Schriftstellers, nicht nur in radikal linken oder radikal rechten Publikationen. An einen Artikel des Zeitredakteurs Jens Jessen kann ich mich noch gut erinnern. Er erschien kurz nach der Annexion der Krim und trug die Überschrift »Teufelspakt für die Ukraine«. Unter Berufung auf die Weiße Garde stellt Jessen kurzerhand alles Eigenständige der Ukraine in Frage: die Geschichte, die Nation, die Sprache und Kiew als Hauptstadt. Dass Bulgakow 1918 zur konservativen und monarchistisch gesinnten Elite der Stadt gehörte, klammert Jessen aus. Bulgakow, stellt Zabirko klar, war ein Kind seiner Zeit. Was er heute denken würde, wissen wir nicht. Von der Publizistik, aber auch von der Literaturwissenschaft fordert er eine kritische Lesart des Kultautors. Sie werden reichlich Forschungsliteratur zur Weißen Garde finden, wo Bulgakows Einstellung zur Ukraine als politischen Projekt nur, wenn überhaupt, nur am Rande thematisiert wird. Als wäre das eine Lappalie. Aber für einen Ukrainer, gerade heute, tritt diesen politischen Untertext eben in den Vordergrund. Bulgakow besetzt in Die Weiße Garde die vakante Stelle des Antagonisten, der das Heim der Turbins bedroht, nicht mit der Roten Armee, sondern mit der ukrainischen Nationalbewegung unter ihrem Kriegsminister Simon Peteljura. Es ist eben in einem Werk wie Die Weiße Garde eben nichts zufällig. Und vor allem ist die Wahl der Handlungszeit nicht zufällig. Denn der Bulgakow beschreibt nur diese Schreckensherrschaft der Petluras Armee, diese für 47 Tage, mit denen die Petluras Armee so quasi über die Stadt Kiew herfiel, und klammert alles andere aus. Der Weiße Terror, also wenn Kiew von Denikins Truppen erobert wurde, und da war auch die roten Säuberungen, wenn die Truppen von Muravjov 1918 Petlura vertreiben, was die dort für eine Schreckensherrschaft einrichten, das ist nicht ein Teil dieses Romans. Die Weiße Garde erscheint erstmals 1925. Bulgakow lebt bereits in Moskau, als sein Roman in Fortsetzungen in der Zeitschrift Rassia abgedruckt wird. Sie steht dem Nationalbolschewismus nahe, der besonders unter Exilrussen Anhänger findet. Kurz gesagt, diese Weißen sind bereit, sich mit den Roten zu arrangieren, wenn dabei unter Moskauer Führung wenigstens ein neues Großrussland entsteht. Doch 1926 wird Rossija verboten und der Roman nicht zu Ende publiziert. Bulgakow stirbt 1940, sein Debütroman kann in der Sowjetunion erstmals 1966 erscheinen. Die Weiße Garde ist bis heute ein Politikum, vielleicht sogar ein imperialistischer Roman? Habe ich da beim Stöbern in meinem Kiez-Antiquariat die Büchse der Pandora geöffnet? Im Museum am Andreassteig ruft ein Glöckchen zu einer Lesung neben das Haus. Dort wartet auch schon Bulgakow, sitzend, grübelnd, Blumen zu seinen Füßen und auf den Knien. Rund 30 Fans haben sich zu einem Fest für den Schriftsteller versammelt, darunter auch eine ehemalige französische Botschafterin. Nach der Lesung im Museum gehen alle Blicke nach oben. Auf dem Balkon tanzt ein kostümiertes Paar, Und mitten auf der Straße hat sich eine Polonaise aus Museumsmitarbeitern formiert und bewegt sich in Schlangenlinien zwischen den Passanten und Touristen. Als lebten sie in einem anderen Jahrhundert. Bulgakows Haus erinnert mich immer mehr an eine Schneekugel, die man schüttelt und dann schneit es. Wie gemütlich hätte man Tee trinken und essen können, wären nicht diese betrüblichen Umstände gewesen. Kapitel 3: Russisch oder Ukrainisch. Das Bulgakow-Museum hält heute die Ideale des Autors hoch und lebt seine Gastfreundschaft. Doch es hat früh auch politische Zeichen gesetzt. Während des Maidan wurde nach Veranstaltungen die ukrainische Nationalhymne gesungen. Im März 2014 verkündete ein Aushang, dass Besucher die, Zitat, die militärische Okkupation der Ukraine begrüßen, im Museum nicht erwünscht seien. Das führte zu Protesten. Ein russischer Literaturkritiker sah das Haus des Autors entweiht. Das Museum geriet aber auch von ukrainischer Seite unter Beschuss. 2015 fordert die Autorin Oksana Zabuschko eine, Zitat, kulturelle Restitution. Ein Aufräumen mit der Vorherrschaft der russischen Kultur in Kiew und schließlich die Umbenennung des Bulgakow-Hauses in Haus von Listovnitschi. 2 Jahre vor dem Maidan wurden vor dem Haus Szenen der russischen TV-Serie Die Weiße Garde gedreht. Sie stellt Petljuras Armee als besonders grausam, antirussisch und antisemitisch dar. Für den Verleih in der Ukraine erhielt die Serie keine Lizenz. Gilt Bulgakow nun als ein russischer oder als ukrainischer Autor? Bei einem Sektempfang im kleinen Hof, es werden Toasts auf Russisch und Ukrainisch gehalten, treffe ich auf den Gründer und Direktor des Museums, Anatoli Petrovich Kontrakowski, ein filigraner Herr mit der Aura eines Kenners und Ästheten. Nun, надо сказать еще следующее, что все свои произведения Булгаков писал, опираясь на ауру. Für ihn war Kiew der Kosmos. Er schreibt nicht Kiew, sondern Stadt, in Großbuchstaben, so wie es die alten Autoren gemacht haben, wenn sie von Rom sprachen, als der einzigen, der ewigen Stadt. Tatsächlich taucht das Wort Kiew im Roman nicht auf. Die Stadt bleibt ein Sehnsuchtsort. In den letzten Lebensjahren habe Bulgakow davon geträumt, dorthin zurückzukehren und auf ewig zu bleiben. Für Kontrakowski ist er ein ukrainischer Schriftsteller, auch wenn seine Eltern Russen waren und er 1921 nach Moskau zog. Und natürlich sei er ein Weltschriftsteller, wie Gogol oder Goethe. Überrascht bin ich aber doch, als der Direktor mir Bulgakow als einen glühenden Verehrer der Ukraine vorstellt, als dürfe es am Bild des Schriftstellers keinen Kratzer geben. Bulgakow liebte nicht nur Kiew, sondern auch die Ukraine. Er schreibt von Herzen solche Worte, die auch heute zeitgemäß erscheinen und mit Pathos erfüllt sind. Er war nicht nur von der Aura der Stadt, sondern auch von dem Ort durchdrungen, an dem er lebte. Die ukrainische Wirklichkeit, die ukrainische Natur, die ukrainische Landschaft, das lag ihm alles am Herzen. Der Topographie des Romans folgen, bis in die Gegenwart, das war mein Plan. Noch in Berlin hatte ich eine deutsche Militärkarte von 1918 gefunden und auf dem Flohmarkt eine Lupe. Klein ist die Stadt auf der Karte, trotz ihrer 600.000 Einwohner und überall stehen Kasernen. Das linke, das heißt östliche Ufer des Dnieper, existiert noch gar nicht. Heute leben dort in gigantischen Satellitenstädten die meisten Einwohner der 3-Millionen-Metropole. Kapitel 4: Auf Turbins Fährte durch die Stadt. Der Direktor macht mich mit Ludmilla Posnik bekannt. Sie ist eine Freundin des Hauses. Ljuda, Mitte 50, mit blonder Kurzhaarfrisur, freut sich, dass ich mich für ihre Heimatstadt interessiere und erklärt sich spontan bereit, mich auf den Spuren Alexei Turbins zu begleiten. In der Stadt hatte niemand etwas begriffen. Und auch in Zukunft würde man nicht so schnell etwas begreifen. Niemand würde begreifen können, was am 4. Dezember in der Stadt vor sich ging. Am 4. Dezember 1918 ruft der junge Arzt Alexei Turbin auf der Wladimirstraße eine Kutsche und fährt, vorbei an der Sophienkathedrale, in Richtung Universität, um seinen Freiwilligendienst bei der studentischen Verteidigungsarmee anzutreten. Als er am Sammelpunkt ankommt, muss er feststellen, dass die Truppe sich bereits wieder aufgelöst hat. In einer zentralen Szene flieht er vor den Soldaten Simon Petluras, die Straßenzug für Straßenzug die Stadt einnehmen. Turbins Flucht durch diverse Hinterhöfe hatte ich auf meiner Militärkarte farbig markiert. Doch ich kann die Karte gleich wieder einpacken, denn Liuda kennt alle Schleichwege aus dem Kopf. Mit gebrochenem Englisch zeigt sie mir das geheime Leben der Hinterhöfe. Now some backyards are closed. Ein paar der Höfe sind jetzt geschlossen. Hier hat Alexei die Truppen von Petlura gesehen. Immer noch bilden die Hinterhöfe ein Labyrinth. Kiew ist eine Stadt der Fluchtwege. Durch ein schweres Metalltor gelangen wir in einen schlauchartigen Hof. Mitten im schönsten Gründerzeitviertel hinter der Sophienkathedrale leben hier zwei prächtige Raben in einem Käfig. Ihr genaues Alter kennt niemand, sagt Liuda, doch sie werden bis zu 100 Jahre alt. Gleich gegenüber spielen junge Leute Ping-Pong im Sonnenschein vor einem blockhüttenartigen Szenecafé. In den letzten Jahren ist Kiews Subkultur weiter aufgeblüht, auch in den Höfen. Angesagt ist zurzeit Filterkaffee. Ein junger Mann, gepflegter Schnauzbart und gemütlicher Wollpulli, gießt den Kaffee per Hand auf, bedächtig und ernsthaft. Die Zeremonie braucht ihre Zeit. Eine kleine Auszeit von der Eile und dem geschäftigen Treiben in Kiews Zentrum. Das Geschäft der Madame Anjou, Pariser Schick, befand sich direkt im Zentrum der Stadt. Im Parterre eines mächtigen, mehrstöckigen Hauses in der Theatralnaya Straße, die hinter dem Operntheater verläuft. Niemand wusste, wo Madame Anjou geblieben war und warum ihre Geschäftsräume nun handelsfremden Zwecken dienten. Auf das linke Fenster war ein bunter Damenhut gemalt und im rechten Fenster hing ein riesiges Plakat aus gelbem Karton mit den zwei gekreuzten Sevastopoler Kanonen und der Überschrift »Held brauchst du nicht werden, aber Freiwilliger zu werden ist deine Pflicht.« Das mächtige, verzierte Haus, das wie eine steile Felswand vor uns auftaucht, steht hinter der freistehenden Taras Schewtschenko-Oper. Im Erdgeschoss hat der gewitzte Bulgakow im Roman eine Militärdienststelle zwischen Damenmode eingerichtet, Handgranaten in Hutschachteln. Der Laden der Madame Anjou ist dank Bulgakow noch immer ein Begriff. Heute befindet sich dort ein Laden für Schweizer Luxusuhren. Und im obersten Stockwerk, erzählt Liuda, wohnt der Kiewer Oberbürgermeister, der Boxer Vitali Klitschko. Manchmal sieht Liuda ihn hier. Eine Operette nach Bulgakows Geschmack, denke ich. Hat sich Vitali Klitschko absichtlich bei Madame Anjou einquartiert? Die historische Karte hat sich mit neuer Geschichte überschrieben und seltsame Parallelen erzeugt. So steht auf der gegenüberliegenden Straßenseite jetzt ein schmuckloser Kasten, den man fast übersieht. Maybe Klitschko lives here because opposite of German Embassy. Ich lerne Judas Humor kennen. Vielleicht lebt ja Klitschko gegenüber der deutschen Botschaft, um so im Notfall schneller zu entkommen. Die Haupthandlung des Romanes spielt auf einer geraden Achse entlang der Wolodomirska-Straße und ihren Seitenstraßen. Vorbei am Goldenen Tor, um das sich Restaurants aller Preisklassen gruppieren, gelangen wir zum Schewtschenko-Park und zur Schewtschenko-Universität, die der Zar im Jahr 1901 zur Mahnung Blutrot streichen ließ. Die Studenten hatten zuvor gegen die Einberufung in die Armee protestiert. Blutrot ist das Gebäude noch heute. Schräg gegenüber, an einer anderen Ecke des Parks, steht ein klassizistischer Bau in knalligem Gelb, die Philologische Fakultät. In diesem Gebäude, dem damals ersten Kiewer Gymnasium, lernte von 1901 bis 1909 der Schriftsteller Michail Bulgakov. Erst seit kurzem erinnert eine Tafel an der Fassade daran, dass Bulgakov hier, im ehemaligen Alexander-Gymnasium, zur Schule ging. Ebenso wie Alexei Turbin in die Weiße Garde. Im Roman wird das Gymnasium in eine Garnison verwandelt. Hier formiert sich in letzter Sekunde die Freiwilligenarmee. In nur einer Nacht verfeuern die Reservisten alle Bänke und Pulte der Schule, um sich in dem alten Gemäuer zu wärmen. Lyuda meint, es könne nicht alles verbrannt sein. Sie erinnert sich, dass sie selbst noch an alten Holzbänken saß, als sie zu Sowjetzeiten in diesem Gebäude russische Philologie studierte. Wir kehren um. Als ich Lyuda unterwegs auf der Wolodomirska frage, ob Bulgakov für sie nun ein ukrainischer oder ein russischer Autor sei, wird sie still. Das fragen sich heute viele, sagt sie. Heute, wo es im Osten den Krieg mit Russland gäbe und die ganze Propaganda gegen die Ukraine. I know, I like his text. But as Ukrainian person, ich mag seine Texte, aber als Ukrainerin finde ich es sehr bedauerlich, was Bulgakov über die Ukraine geschrieben hat. Er ist tot und er kann mir auf meine Fragen nicht mehr antworten. Lyuda erzählt, dass seit der Revolution die ukrainische Sprache für sie wichtig geworden sei. Aufgewachsen in einer zweisprachigen Familie spricht die russische Philologin nun vorzugsweise ukrainisch, auf ihrer Arbeitsstelle sogar ausschließlich. Das habe einige ihrer Freunde befremdet und ihr Umfeld verändert. Wir passieren, rechter Hand, den neoklassizistischen Kuppelbau des Pädagogischen Museums, in dem am 12. Januar 1918 erstmals die unabhängige Ukraine ausgerufen wurde. Vorbei an diversen Baustellen kommen wir zur gekrümmten Maler-Prowalnaja-Straße. In meinem Plan gibt es hier nur die Maler-Potwalna-Straße. Aber Bulgakov hat alle Straßennamen kurzerhand verändert. Die semantische Verschiebung lässt in der kleinen Wallstraße einen kleinen Spalt aufklaffen, den Eingang zu einer anderen Dimension. Ironisch zeigt sie an, dass wir uns in einem fiktiven Kiew bewegen. Bis zu einer Biegung dieser wunderlichsten Straße der Welt schaffte er es dennoch, verschwand dahinter und hatte für kurze Zeit Erleichterung. Und da erblickte er sie, im Moment des Wunders, an der bemoosten schwarzen Wand, die das verworrene Muster der Gartenbäume abschloss. In der Wand, halb versteckt, die Arme wie in einem Melodrama ausstreckend, mit vor Entsetzen übergroßen leuchtenden Augen rief sie: Offizier, hierher, hierher. Dank der geheimnisvollen Retterin entkommt der angeschossene Turbin durch ein Labyrinth aus märchenhaften Terrassengärten, das es in Wahrheit nie gegeben haben kann. Die Literaturwissenschaft sieht darin einen Hinweis auf das Paradies. Lyuda macht mich auf noch eine Bedeutung aufmerksam, welche die Maler-Potwalna-Straße heute hat. Okay. It's a building of das hier ist das Gebäude, wo der KGB saß. Auch jetzt gehört es noch dem Geheimdienst SBU. Ein grauer sowjetischer Gebäudekomplex nimmt fast die ganze linke Seite ein. Manchmal muss man sich schon kneifen, um nicht an Bulgakovs Prophetie zu glauben. In dieser geheimnisvollen Straße also löst sich Turbin in Luft auf. 100 Jahre später, im Mai 2018, entschwindet hier der ukrainische Journalist Arkadi Babchenko. Der Kreml-Kritiker, so berichten es Medien, sei ermordet in seiner Wohnung aufgefunden worden. Nur einen Tag später taucht Babchenko höchst lebendig auf einer Pressekonferenz des Geheimdienstes SBU auf. Der Mord war fingiert worden, angeblich um Anschlägen des russischen Geheimdienstes vorzubeugen. In der Stadt gab es immerhin eine Schutzpolizei, ein Ministerium und sogar ein Heer. Auch Zeitungen mit verschiedenen Namen. Aber was ringsum vor sich ging in der wirklichen Ukraine, die größer als Frankreich ist, in der Dutzende Millionen Menschen wohnen, das wusste niemand. Nichts wusste man. Gar nichts. Zum 27. Jahrestag der Unabhängigkeit der Ukraine, 100 Jahre nach der Wiedergeburt des ukrainischen Staates, es lebe die ukrainische Armee. Es leben die Militärkräfte der Ukraine. Es lebe die ukrainische Nation. Es lebe die Ukraine. Am Tag der Unabhängigkeit, dem 24. August, sind die Hänge zu beiden Seiten des Kreschtschatyk überfüllt mit Menschen. Kinder haben sich einen Beobachtungsposten auf den Kiosken erklettert. 4.500 Soldaten und 250 Militärfahrzeuge ziehen in perfekter Choreografie vorüber. Auch einige NATO-Truppen marschieren mit. Deutschland ist nicht dabei. Kapitel 5: Kiewer Promenaden. Im November, oh weh, wusste man es schon ziemlich bestimmt. Das Wort Petliura, Petliura, Petliura sprang von den Wänden, von den grauen Drahtberichten. Am Morgen tropfte es von den Zeitungsblättern in den Kaffee. Und das göttliche tropische Getränk verwandelte sich im Mund sofort in widerliches Spülwasser. Es tanzte auf den Zungen, es klapperte in den Morseapparaten unter den Fingern der Telegraphisten. In der Stadt setzten Wunder ein, im Zusammenhang mit diesem geheimnisvollen Namen. Von einem Plakat am Joften-Kino in Podil, einem architektonischen Schmuckstück im Bauhausstil, schaut mich plötzlich ein melancholischer Petliura an. Ich treffe ihn jetzt immer öfter. Gleich nach der Ankunft am Bahnhof, der von einem undurchsichtigen Gewirre aus Buden und Marktständen umgeben ist, fand ich mich auf meinem Stadtplan nicht zurecht, weil eine große Verkehrsstraße in Petliura-Straße umbenannt wurde. Simon Petliura gilt vielen als Held des Unabhängigkeitskrieges. Andere sehen ihn als Anstifter von Pogromen und einen der Väter des ukrainischen Nationalismus. Die Weiße Garde hat eine geisterhafte Komponente in das Bild gebracht. Petliura ist hier eine dämonische Gestalt, die anders als Volland in Der Meister und Margarita aber nie auftritt und auch nichts Gutes bewirkt. Petliura existiert nur als Gerücht im luftleeren Raum. Wir brauchen keine Streitigkeiten. Wir brauchen Taten. Und ich werde Taten vollbringen. Sonst wachen wir morgen im roten Kiew auf. Sie sind ein Romantiker, Petliura. Ich bin Realist. Der Kinofilm Das geheime Tagebuch des Simon Petliura von 2018 wirkt wie eine Gegenerzählung zur russischen Fernsehserie Die Weiße Garde. Petliura erscheint als Mensch aus Fleisch und Blut, der zweifelt und kämpft. Eine Bekannte flüstert mir bruchstückhaft ihre Übersetzung aus dem Ukrainischen zu, doch man braucht kaum Sprachkenntnisse, um zu begreifen, Petliura soll vom Vorwurf des Antisemitismus befreit werden. Im Film ist seine Ermordung durch einen jüdischen Aktivisten kein Racheakt, sondern von Moskau beauftragt. Während die Ukraine mit eigenen Erzählungen um die Deutungshoheit über ihre Geschichte kämpft und an die unterbrochene Bildung ihrer Nation anknüpft, ist die letzte Revolution schon wieder in historische Ferne gerückt. Freilich, der leere Sockel des Lenin-Denkmales, das im Dezember 2013 auf dem Taras-Schewtschenko-Boulevard von Maidan-Demonstranten gestürzt wurde, erinnert noch daran. Auf dem Unabhängigkeitsplatz, dem Maidan Jesna-Ljezhnosti, sind alle Pflastersteine wieder eingesetzt. Er ist jetzt eine Art Freilichtmuseum. Aufsteller zeigen die Helden der Revolution in Rauchschwaden auf emblematischen Fotos. Der Maidan wurde musealisiert, einige sagen, er wurde zum Fetisch. Wer stehen bleibt, wird von jungen Menschen angesprochen, die pausenlos Geld sammeln für Militärkrankenhäuser im Osten. Für die Spende erhält man ein gelb-blaues Schleifchen. Ein Lautsprecher kündigt einen touristischen Ausflug zur Villa des gestürzten Ex-Präsidenten Janukowitsch an, das ultimative Denkmal der Korruption. Wir laden Sie ein zu einer Exkursion nach Mieschihiria. Schicker Tierpark, Oldtimer-Ausstellung, Residenz, Gewächshauskomplex, Botanischer Garten, Orangerie. Kommen Sie. Bulgakow-Stadtführungen, die es auch mal gab, sind gerade nicht in Mode. Die Ecke des Platzes, an dem sich das niedergebrannte Gewerkschaftshaus befand, ist in eine gigantische Plane gehüllt. Auf hellblauem Grund zerreißen schwere Ketten. Dazu die Aufschrift »Freedom is our religion«. Bald wird das neue Haus eröffnet. Am Nachmittag vor der Rada, dem Parlament, ein eher unauffälliger sowjetischer Flachbau mit klassizistischer Anmutung. Ungefähr 30 Menschen stehen unter Schirmen dicht beisammen. Der Regen ist lauter als die Demonstranten. Nur zwei kleine Kinder laufen schreiend zwischen den Erwachsenen und einigen gelangweilten Soldaten auf der Gegenseite mit ihren Transparenten auf und ab. Sie rufen: Hangba! Schande! Sie wohnen in Deutschland, ja? Ja. Aus welcher Stadt? Berlin. Berlin, ja, das Hauptstadt von Deutschland, ja. Ich habe gearbeitet in Deutschland, aber das war 18 Jahre zurück. Ich arbeite an Baustelle als Tischler und mache andere Arbeit, Fenster, Tür, Schwarzarbeiter aus Ukraine. Vor 10 Jahren hat Juri das in Deutschland verdiente Geld in eine Eigentumswohnung investiert, ungefähr 80.000 Dollar für 40 Quadratmeter. Der Staat sollte 40% dazugeben im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus. Ich warte 10 Jahre, ich warte jetzt fast 10 Jahre, aber großes Haus ist nicht fertig. Ja. Das große Wohnhaus, dessen Bau die Regierung versprochen hat, ist heute eine von vielen Bauruinen vor den Toren der Stadt. Die Rada befindet sich am Rande einer Parklandschaft, die auf einer steilen Hügelkette entlang des Flusses verläuft. Bulgakows Helden sind hier auf Schleichwegen unterwegs, um den nächtlichen Kontrollen zu entgehen. Immer wieder öffnet sich einer jener Panoramablicke, die der Autor gebührlich preist. Zurzeit sind einige Teile der Parklandschaft von Bretterzäunen umgeben. Man könnte meinen, die ganze Stadt soll umgebaut werden. Wie wird die neue Stadt aussehen? Hinter Bretterzäunen verbirgt sich auch das Denkmal Wladimirs I., ein Monument der Zarenzeit, das an die Taufe der Kiewer Rus im Jahr 988 erinnert. Tief in der Nacht legt sich kohlschwarzes Dunkel auf die Terrassen des schönsten Fleckchens der Welt, auf den Wladimir-Hügel. Auf dem schrecklichen, schweren Postament steht schon 100 Jahre der gusseiserne, schwarze Wladimir und hält senkrecht in der Hand das 3 Saschen lange Kreuz. Jeden Abend, sobald sich Dunkel auf die Hänge und Terrassen legt, flammt das Kreuz auf und brennt die ganze Nacht. Es ist weithin zu sehen, etwa 40 Werst in die dunkle Ferne, die nach Moskau führt. Beleuchtet wird Wladimirs Kreuz heute nicht mehr. Und beeindruckend ist vor allem seine freie Sicht auf den Dnieper und die Trabantenstädte am Horizont. Nach rechts fällt der Blick auf ein anderes Denkmal, das heute Stadtgespräch ist, das Denkmal der russisch-ukrainischen Freundschaft. Seit 1982 überspannt dieser metallene Regenbogen einen Teil des Parks. Soll es bleiben oder abgerissen werden? Der Vorschlag, es in Regenbogenfarben zu streichen, wird sich wohl eher nicht durchsetzen. Kapitel 6: Zwischen Roman und Wirklichkeit. Einige Tage später sehe ich Ljuda wieder. Diesmal ist eine Übersetzerin dabei. Zu meiner Überraschung hat Ljuda für das Treffen den kleinen Hof des Museums gewählt. Immer noch der wichtigste Ort für alle Bulgakow-Liebhaber, wie sie sagt. Eine Mitarbeiterin, die eigentlich frei hätte, ist extra gekommen, um uns Tee, Kaffee und Kekse zu servieren. Die zweite Überraschung? Ljuda spricht auf Russisch. Die Sprache ist wie ein Instrument. Ukrainisch ist für mich wichtig, als ein Beweis dafür, dass sich in meinem Leben etwas verändert hat nach dem Maidan. Und ein Ausdruck dafür, dass ich in der Ukraine lebe. Doch im privaten Kontext komme es auf die Gelegenheit an. Und hier, an diesem speziellen Ort, habe das Russische Tradition. Bulgakows Haus kannte sie lange, bevor es ein Museum war. Während ihres Studiums Mitte der 80er Jahre gehörte sie zum Club Bjegimot. Man las Bulgakow und fühlte sich wie in einem Geheimbund. Sie schmunzelt. Zur Maidan-Revolution, sagt Ljuda, haben sie und viele andere die Weiße Garde wieder aufgeschlagen. Denn obwohl die politischen Vorzeichen ganz andere waren, ähnelte die darin beschriebene Stimmung dem aktuellen Erleben. Es gab den Winter, den Kampf, das ungewisse Ende, den Regimewechsel. Ich habe sogar so eine Art Überlegenheitsgefühl gegenüber Bulgakow empfunden, weil ich nicht nur ein Beobachter wie er war, sondern weil ich bewusst teilgenommen habe, um die Verhältnisse zu ändern. Und hier kann man sich schon streiten, was interessanter ist, das wirkliche Leben oder die literarische Realität. Obwohl sie es oft als gefährlich und schrecklich erlebt hat, konnte Ljuda auf dem Maidan ihre aktive Seite voll entfalten, aber auch ihre Fantasie. Während der Revolution, schreibt die amerikanische Philosophin Marcy Shore, die viele Zeitzeugengespräche mit Teilnehmern des Maidan geführt hat, hebe sich das Zeitgefühl auf. Die Revolutionszeit entspricht der einer endlosen Nacht. In einer solchen Nacht hob sich für Ljuda einmal der Schleier zwischen dem realen und dem metaphysischen Kiew. Mit Freunden spazierte sie vor Maidan die Luteranska-Straße hinauf, die sich besonders schön ins Stadtrelief fügt. Es fiel leichter Schnee, als ob die Engel singen. Wir sind in einen der Höfe getreten und man hat kein Geräusch gehört. Du verstehst nicht, wo du dich befindest. Du hast gerade eine Kampfzone verlassen und kommst plötzlich in eine so reiche Welt. Du schläfst nicht zu Hause, du bist auf dem Maidan. Du bist ein handelndes Subjekt, du übernimmst Verantwortung. Und die Stadt antwortet dir entsprechend. Und sie offenbart sich dir in einer ganz anderen Weise. Heute arbeitet Ljuda bei der nationalen Nachrichtenagentur Ukrinform. Als Kontaktredakteurin liefert sie Inhalte und Fotos für das gleichnamige Online-Magazin. Ukrinform erscheint in 9 Sprachen und soll das Ausland über die Ukraine informieren. Die Agentur hat bereits eine lange Tradition. Ihre Vorgängerorganisation Bureau of Ukrainian Press wurde 1918 gegründet. Sie vertritt die jeweilige Regierungsposition. Die Ukraine ist jetzt unabhängig. Dementsprechend hat sich die Informationspolitik verändert. Wir versuchen zu zeigen, dass unser Weg Europa ist. Russland ist ein heimtückisches und sehr starkes Land. Und obwohl unser Geist kämpferisch ist, brauchen wir die Unterstützung von Europa. Auf die neue Armee, die seit Kriegsbeginn erst aus dem Boden gestampft werden musste, ist Ljuda stolz, besonders auf die Soldatinnen, die zur Parade mitliefen. Zu sowjetischen Zeiten, erinnert sie sich, habe sie Paraden gehasst. Aber jetzt zeigen sie ihr, dass die Ukraine sich verteidigen kann. Hier sind immer viele Katzen. Während wir sprechen, schleicht eine Katze um den Hof. Jegemot, witzeln wir. Oder der reinkarnierte Bulgakov selbst? Es sehe ihm ähnlich. Ironischerweise ist es gerade das Mystische und Irreale bei Bulgakov, das für Fans wie Ljuda heute zum Problem wird. Denn was setzt man dem entgegen? Noch mehr Irreales? Kapitel 7: Kiews Mitte im Umbruch. Im Herzen der Stadt stehen sich auf Sichtweite zwei sakrale Komplexe gegenüber und bilden so eine politische Bühne, bei Bulgakov Schauplatz einer schier endlosen Massenszene rund um Petljuras Einzug in die Stadt. Seit Jahrhunderten schauen die goldenen Kuppeln der Sophienkathedrale, eines der ältesten orthodoxen Zentren mit ihrem markanten, grün verzierten Glockenturm, auf die goldenen Kuppeln des himmelblauen St. Michaelsklosters. Für die Kiewer Bürger hat das Kloster eine ähnliche Bedeutung wie die Frauenkirche für die Dresdner. 1935 wurde es gesprengt, zugunsten eines stalinistischen Bebauungsplanes. Verwirklicht wurde davon nur das Außenministerium. Wie ein monströser Schatten steht es heute hinter dem Kloster, das in den 90er Jahren mit Spendenmitteln originalgetreu wieder aufgebaut wurde. Während der Revolution der Würde 2013-14 öffnete das Kloster seine Pforten für Demonstranten, die vor der Sondereinheit Berkut hier hinaufgeflüchtet waren. Entlang der Außenmauer hängen heute die Fotografien der im Donbass gefallenen Soldaten, eine schier endlose Kette von Bildern. In vielen Straßen werben Schaukästen für den Militärdienst. Freiwilliger zu werden ist deine Pflicht, heißt es 1918 in Bulgakows Fiktion. Der reale Slogan von heute? Werde unsterblich. Das Bild dazu? Ein sympathischer junger Mann, das Maschinengewehr in Bereitschaft. Einer von uns. Ein Märtyrer. Also sie benutzen den Krieg und die ganze Spannung in der Gesellschaft, um sich rechtzufertigen, öffentlich rechtzufertigen. Alles, was sie machen, erklären sie mit dem Kampf für die Ukraine und gegen die Feinde der Ukraine. Auf dem Michaelplatz treffe ich Jewgenia Bielorussets. Genia, Ende 30, ist Aktivistin, Fotografin und Autorin. Durch das gelockte, schulterlange Haar blickt sie immer etwas gedankenverloren, spricht aber konzentriert. Zusammen mit dem Kollektiv Rudrada plant sich hier vor dem Kloster eine Kunstaktion mit dem Titel Survivor Syndrome. Im Schatten des Krieges, erzählt sie, machen selbsternannte Patrioten Stimmung gegen Sinti und Roma und provozieren Übergriffe auf Roma-Siedlungen. Die Politik stärke den Gewalttätern den Rücken und ließe sie straffrei davonkommen. Eine Siedlung hat Genia vor ihrer Zerstörung noch dokumentiert. Nach einer Fotografie wollen die Aktivisten morgen eine der Hütten mitten im Stadtzentrum rekonstruieren. Das wirkliche Problem von Kiew, so Genia, sind doch nicht provisorische Siedlungen von Sinti und Roma am Stadtrand, sondern illegale, elitäre Hausprojekte im Zentrum. Nach dem Plan von Kiew, nach UNESCO-Vereinbarungen über die mit Sophienkathedrale und Schutzzone der Sophienkathedrale verbunden sind, also darf dieser Ort, diese Gegend nicht bebaut werden. Das interessiert aber nicht die große, mächtige staatsoligarchische Strukturen, die immer wieder versuchen, Kiew zu vernichten durch große, unglaubliche Bauprojekte im Zentrum von Kiew. Sie haben bestimmt mehrere davon gesehen. Wie Ljuda war auch Genia auf dem Maidan aktiv, hat viele Momente festgehalten in Fotografien und poetischen Texten. Das allgemeine Bedauern über die Revolution kann sie nicht teilen. Die Revolution habe die Zivilgesellschaft gestärkt. Heute gibt es zu fast jeder rechtswidrigen Baustelle eine Aktivistengruppe, die Widerstand leistet. Doch der Kampf bleibt schwer, räumt sie ein. Zumal auch neue Gesetze dazu beitragen, das Stadtbild zu überschreiben. Im Zuge der sogenannten Dekommunisierung wurden nicht nur kommunistische Denkmäler entfernt, es verschwanden auch künstlerisch wertvolle sowjetische Mosaiken von den Hauswänden. Die glauben an Magie der Geschichte. Sie denken, wenn wir Lenin-Denkmäler vernichten, es kommt sofort am nächsten Tag ein liberaler Kapitalismus und alle werden glücklich und reich. Aber wenigstens sie erzählen so, man kämpft mit sowjetischer Vergangenheit ziemlich gedankenlos. Man vernichtet Symbole. Man kämpft mit Symbolen, aber man redet nicht darüber, was war ein Verbrechen. Was bedeutet diese Freiheit? Woran besteht sie? Was haben wir erreicht? Für Genia, die als Tochter von Dissidenten in Kiew aufwuchs, ist klar, dass auch unbequeme historische Kapitel erinnert werden müssen, den aktuellen politischen Umständen zum Trotz. Ihr fehlt eine Tradition der kritischen Auseinandersetzung mit Geschichte. Das kulturelle Erbe der Ukraine ist vielfältig. Auch Bulgakov gehört dazu. Als Jugendliche war Genia fasziniert von ihm. Heute ist ihr Bulgakows Art, die Realität zu entlarven, fremd geworden. Trotzdem wünscht sie ihm noch viele Generationen von Lesern. Es ist schönes Wetter am Michaelplatz. Einige Kameraleute filmen, wie ein Hüttengerüst entsteht. Holzlatten, Akkubohrer, Schnellbauschrauben. Die Touristengruppen ziehen auf dem historischen Platz unbeirrt ihr eigenes Programm durch. Viel Zeit bleibt Genia nicht, um ihre Aktion zu dokumentieren. Bald tauchen einige Ordnungshüter auf und überprüfen die Rechtslage. Obwohl Genia alle Genehmigungen hat, bleibt unklar, ob weitergebaut werden kann. Und die Verwirrung wächst. Einige verwahrlost wirkende, offenbar angetrunkene Personen beziehen das Holzgerüst. Sie haben Wodkaflaschen in der Hand, bedanken sich und ernennen die provisorische Hütte zu ihrer. Sind sie wirklich Roma? Das glaubt ihnen keiner. Bei den Aktivisten wird von Provokation gesprochen. Irgendwer hat die Obdachlosen mit Wodkaflaschen bestochen. Bald wird klar, wer. Es sind zwei junge Männer. Der eine im Kosakenstil frisiert, der andere sieht in seiner schwarzen Kluft aus wie ein freundlicher Priester. Beide grinsen ohne Unterlass. Sie drängeln sich ins Zentrum der Diskussion. Und ist das genau das, womit du gerechnet hast, so eine Art von Provokation? Nein, gar nicht. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Es ist eine Organisation, die nennt sich nicht bekannte Patrioten. Und sie benutzen unsere Aktion, um öffentlich rassistische Aussagen zu machen. Und sie machen das vor den Kameras. Es ist wahnsinnig. Людина суперечить того, що цигани грабують, нюхають клей, бувають. Alle Seiten filmen sich gegenseitig mit Kameras oder per Smartphone. Das Material wird für die eigene mediale Verwertung gebraucht. Genia hat den Eindruck, dass die Polizisten und die Patrioten unter einer Decke stecken, so schreibt sie es später auf ihrem Blog. Das Szenario sieht offenbar vor, dass die Aktivisten die Obdachlosen vertreiben, das gäbe eine gute Schlagzeile. Doch die Aktivisten lassen sich nicht provozieren. Für sie sind die Obdachlosen die eigentlichen Opfer dieses Angriffs auf ihre Kunstaktion. Die Hauptkuppel der Sophia färbte sich rot und warf einen bizarren Schatten auf den Platz. Auf dem Bogdansdenkmal lila und die hastende Menge noch dunkler, noch dichter, noch verwirrender wirkte. Hoch soll er leben, hoch soll er leben, hoch soll er leben, dröhnten die neuen Bässe des berühmten Tolmaschewski-Chors. Der Rest des Nachmittags erscheint mir wie ein Traum. Drüben vom Sophienplatz, wo sich ein Menschenauflauf gebildet hat, weht der Wind eine Mikrofonstimme herüber, die gegen den wachsenden Wetterpegel anspricht, mal leiser und mal lauter wird. Ganz klein erkenne ich den Präsidenten, Petro Poroschenko. Doch bevor ich auf den Platz gelange, öffnet sich der Himmel und ein Gewitter bricht los. Im strömenden Regen geht geisterhaft der Auftritt des Präsidenten unter. Auf dem Michaelplatz sind die Patrioten bereits verschwunden und die Polizei hat die Obdachlosen mitgenommen. Die Aktivisten montieren eilig ihre Hütte ab und springen durch die Pfützen davon. Epilog. Aber wie? Wie sollte man leben? Der Sturm hatte schon lange von Norden her geweht und er wütete, je länger, desto schlimmer. Über die Turbines war der vereiste, verschneite Januar 1919 hinweggegangen. Der Februar war angebrochen und brachte wirbelnde Schneestürme. Poroschenkos Rede fand zum Jahrestag der Vertreibung der Krim-Tataren statt und war real. Real waren die Ereignisse in Kiew zum Jahreswechsel 1918-19, die Bulgakow in Fiktion verwandelt hat. Der Maidan ist real und noch immer der Krieg mit Russland. Real sind die Touristen und Geschäftsleute, die neuerdings mit Ryanair kommen und ihre Rollkoffer über den Michaelplatz ziehen. Real die Gerippe illegal gebauter Hochhäuser. All das gab es und gibt es. Nur eine Bulgakow-Straße habe ich hier vergebens gesucht. Doch es gibt sie. Nächste Station, Bulgakow-Straße. Man erreicht sie vom Bahnhof mit der Tramlinie 1. Nach 45 Minuten Fahrt stadtauswärts steige ich in einem Plattenbaugebiet aus. Genau hier, in der Vorstadt, krachen im Roman ununterbrochen die Geschütze. Der Wind trägt ihren bedrohlichen Schall ins Zentrum. An diesem leuchtenden Tag zeigt sich allerdings ein friedliches Bild. Ein kleiner See, umsäumt von Hochhäusern, überschattet von Weiden. Die Stille vor dem Sturm. Und da ist es wieder, gerade wenn man nicht damit rechnet. Bulgakows metaphysisches Kiew. Da begriff er, was ihn unter anderem beunruhigte. Das plötzliche Schweigen der Kanonen. Kiew lesen mit Bulgakow. Feature von Lars Meyer. Es sprachen Florian Lukas, Boris Aljinovic, Karina Plachetka, Axel Thielmann und Martin Reik. Redaktion Tobias Barth. Schnitt Hans-Peter Runert. Ton Holger Klimchen.